1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, Freitagnacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Jenny. Jenny ist 29. Hallo Jenny. Hallo Domian. Um was geht's? Domian, ich möchte dir von meinem letzten Wochenende erzählen. Das war ja eigentlich ein ganz schönes Wochenende, bis außer ja um Punkt 12 war halt die Nacht vorbei, sag ich mal. Ich war zu Besuch bei einem jungen Mann, den ich seit einem halben Jahr kenne. Mhm. Und ja, wir sind halt intim gewesen. Wir haben ja viel gelacht, viel Spaß gehabt. Und nun ist das so, ich übernehme halt gern den devoten Teil. Und ja, es kam halt zu einer Situation, er hat mich halt gebeten oder er hat halt geäußert, dass er halt gerne Analverkehr hätte. Und ich habe halt gesagt, nein, das will ich nicht. Aber ich habe Fehler gemacht und habe mich halt lachenderweise dabei umgedreht. Und ich habe halt öfters immer gesagt, so nein, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und habe dann halt trotzdem das gemacht. Mhm. Dass er dachte, das gehört zum Spiel dazu. Ja, genau, genau. Du hast gesagt, nein, ich will es nicht und hast dich trotzdem rumgedreht. Ja, also ich habe mich lachenderweise von ihm weggedreht. Eigentlich war ich, aber du wolltest aus Scham habe ich mich lachend weggedreht oder ja. Unsicher habe ich mich lachend weggedreht. Mhm. Und er hat das halt nicht gemerkt. Wir haben halt auch Alkohol getrunken. Und aber die Aussage, dass du es nicht wolltest, die war ehrlich. Die war echt. Ja. Ja. So, und wie ging es weiter? Ja, er drehte mich halt auf den Bauch, er hat mich an den Händen festgehalten und ich sag mal klar, ich habe in dem Moment Panik gekriegt und er ist dummerweise in dem Moment dann auch, ja, ich will jetzt nicht sagen gewaltsam, weil das ja, er ist dann halt in mich eingedrungen in dem Moment, wo ich halt sagte, au, du tust mir weh und ich fing an zu weinen. Er ist sofort von mir runter und hat sich auch entschuldigt und hat gefragt, was los ist und mhm. Also, ja. Also ja, war da auf mich eingegangen. Spätestens da war dann Schluss mit lustig. Da war Schluss mit lustig. Ja. Eine Schrecksekunde, sage ich jetzt ja. Einfach mal. Ne? Was ist denn da noch weiter passiert? Ja, jetzt ist halt so, ich bin dummerweise Raucher, eher nicht und habe meine Zigaretten im Auto gelassen. So, ich habe es die letzten Male ja auch geschafft, bei ihm nicht zu rauchen. Mhm. Aber in dem Moment klar, ich wollte eine rauchen so. Ne? Ich meine, mein Adrenalinspiegel war schon sehr hoch. Mhm. Beim Anziehen habe ich gerochen, also er hat eine Pizza im Ofen gesteckt und die habe ich dann gerochen, also die war schon verkohlt. Ich habe den Herd ausgemacht, den Ofen, mhm. Und habe gesagt, so, ich gehe zum Auto. Und der so, nee, gehst du jetzt nicht, ne? wir haben nach 12, du gehst ja jetzt nicht raus auf die Straße. Und ich so, ja doch, ich muss meine rauchen. Mhm. Kannst ja hier oben rauchen. Ich so, nee, geht nicht, Zigaretten im Auto. Und zieh meinen Mantel an und ja, ich habe meine Tasche, mein Portemonnaie, alles oben gelassen. Mhm. Und sag noch, du pennst jetzt nicht ein. Weil der sich hingelegt hat auf die Couch. Ja. Und er schläft ein. Ich rauche mir draußen die Zigarette und komme nicht rein. Und du stehst im Mantel draußen und bist unter dem Mantel nackt? Nein, nein, ich habe mich angezogen. Was hast du hier angezogen? Wir hatten ja keinen Stress oder so. Mhm. Wir haben uns nett unterhalten, also danach nett unterhalten und es okay. War wirklich alles in Ordnung und ich bin halt, habe mich angezogen, bin ganz normal raus auf die Straße, ohne Hektik, ohne Stress. Und der pennt ein und wird vom Klingeln nicht wach? Wird vom Klingeln nicht wach. Und dann? Ich rufe den an, der wird nicht wach. Mein Handy sagt mir, wir haben keinen Akku mehr. Ja, und ich war verzweifelt. Und ich sag mal, ich komme vom Dorf. Wenn ich ein Problem habe, mir die Polizei hilft immer, sage ich jetzt mal ganz nett. Ach, ja. Du hast die Polizei angerufen? Ich kenne ja keinen dort. Ich fahre 120 Kilometer nach Hause. Und das ah, die werden sich auch bedankt haben wegen so einer Lappalie? Ja, ich war dummerweise, also ich war verzweifelt, ich war am Weinen. Der lässt mich nicht rein. Ich denke mir, oh nein, bin am Sturmstellen 20 Minuten und ich habe den tausendmal angerufen. Hast du denn gedacht, er lässt dich bewusst nicht rein? Nein, mir war klar, ja. Er ist eingeschlafen. Ach so, es war okay. Alkohol im Spiel. So, jetzt hast du die Polizei angerufen, die kamen und dann? Naja, der Typ am Telefon hat schon gedacht, mit dem Hintergedanken, da ist was anderes im Spiel. Hat seinen Kollegen daraufhin geimpft. Und naja, ich habe gedacht, ich wäre betrunken. Also ich habe wirklich gedacht, ich habe viel Alkohol. Okay, erzähl mal, was kam denn, was passiert denn? Die Polizei kam und dann? Ja, die wollten von mir wissen, wie es zu dieser Situation kam. Man die war schneller, einfach, die war ja schnell erklärt, so wie du sie uns gerade auch erzählt hast. Ja, ja, nicht ganz so wie euch. Also ich hab gesagt, ich wollte halt raus eine rauchen und die wollten halt wissen, wie es in die Situation kam. Und dann, ja, dann sagte der zu mir so, ja, jetzt sind sie aber zur Wahrheit verpflichtet, das öffentliches Interesse, so, ja, und ich habe gesagt, ist doch nichts passiert. Und ja, und durch das, dass ich Nein gesagt habe, meint er dann Grauzone und ja, man hat mich nicht eingepackt, ne? Man hat mich dann halt gebeten, erstmal ins Auto einzusteigen. Damit war mir war wieder warm. Ich war am Frieren. Also ich meine, ne, ich ja, jetzt erzähl mal, was dabei rausgekommen ist. Ja, die haben mich mit zur Wache genommen. Ich habe mit einer Psychologin gesprochen. Wie bitte? Weil der Haustürschlüssel? Ja, weil ich keinen Haustürschlüssel mitgenommen habe. Eigentlich deswegen. Aber die meinte dann zu mir, so machen Sie sich jetzt keinen Vorwurf, weil ich gesagt habe, so ist doch alles meine Schuld. Hätte ich einen Schlüssel mitgenommen. Was hast du denn der Psychologin dann letztendlich gesagt? Was ist dabei rausgekommen? Die haben gesagt, ich soll wahrheitsgetreu aussagen. Ich habe dann gesagt, was den Abend passiert ist. Irgendwann habe ich dann abgebrochen, weil ich war zwei Stunden... Stopp. Du hast wahrheitsgemäß was an dem Abend passiert ist. Du hast die Analsex-Sexnummer erzählt. Ja, ich habe gedacht, ich bin betrunken und ich habe gedacht, ne, bevor ich jetzt hier lüge und alles noch schlimmer wird. Okay, du hast es erzählt. Auf was wollten die dann hinaus? Die wollen denen eine Vergewaltigung anhängen und ich habe Angst, dass der jetzt unschuldig... Die wollten dem eine Vergewaltigung anhängen? Ja. Das ist aber eine merkwürdige Geschichte. Ja, die Polizistin meinte zu mir, sie meinen, ja, Moment, der ist eingeschlafen, der schläft bestimmt nicht, der macht okay, das. Okay, aber das kann man ja ganz, ganz, ganz leicht entkräften, indem du sagst, nein, es war keine Vergewaltigung, es war ein Versehen, dass ich den Schlüssel nicht mitgenommen habe und wir haben alles gut und in Einvernehmen gemacht. Wo ist das Problem? Das Problem ist, ich habe ja die Adresse angegeben und er hat mir gesagt, er wohnt da und... Naja, er wohnt bei seinen Eltern und die Wohnung ist von seinem jüngeren Bruder und... Das verstehe ich also nicht. Dann sagst du halt, du hast dich geirrt. Ja, ich weiß es nicht. Wo bist du denn dann in der Nacht danach dann hingekommen, nachdem du bei der Polizei gewesen warst? Währenddessen hat er angerufen und die Psychologin wollte nicht, dass ich ans Telefon gehe. Hm. Also und Frage, wo bist du dann letztendlich hingefahren danach? Polizisten haben mich zurückgefahren zur Wohnung, in der Hoffnung, dass sie meine Tasche da rausholen können. Und er ist ja irgendwann auch wach geworden und hat uns reingelassen. Und hast du denn da noch geschlafen? Ich wollte da bleiben, ich bin auch da geblieben, ich habe dort übernachtet. So, nochmal, also die gehen davon aus, da hat eine Vergewaltigung stattgefunden. Ja. Man hat dir das so in den Mund gelegt, was ich schon merkwürdig finde, ehrlich gesagt. Aber ich wiederhole es noch einmal, das kannst du doch sofort entkräften, indem du sagst, nein, das ist nicht so. Ich war am nächsten Morgen mit ihm zusammen wieder auf der Wache und man hat mir erzählt, öffentliches Interesse und das wird mit Sicherheit eingestellt, hat der Polizist mir auch gesagt. Ich bin nicht vergewaltigt. Ich habe es immer wieder gesagt, es steht auch so in meiner Aussage drin. Ja. Ich habe weder das Gefühl, noch bin ich vergewaltigt worden. Ja, und also, wie ist der Stand der Dinge heute? Er hat bei der Polizei nochmal angerufen, die haben ihn eingeladen zur Aussage. Und diese Einladung ist wohl jetzt mit der Post unterwegs. Ist mir wirklich ein Rätsel. Wenn du beteuerst, dass das alles nicht stimmt, wozu muss er dann nochmal verhört werden? So, warum muss er aussagen? Ich vermute, ganz dahinter steckt, an dem Abend war, oder besser gesagt, an dem Tag war eine Rechtsdemo, also eine in Münster gewesen und er hat einen typischen ausländischen Namen, er ist aber Deutscher. Und eine Rechtsdemo und er hat einen ausländischen Namen, wo ist da der Zusammenhang? Ja, ich weiß ja nicht, ob die Polizei vielleicht deswegen gedacht hat, so, ne, dass er persönlich sich jetzt dafür ich bin blond, ich bin blauäugig. Ich weiß es ja nicht, was bei denen vorgeht. Ich meine, ich weiß ja nicht, warum die überhaupt sagen, Grauzone. Ich meine, wenn ich in der Grauzone spiele, dann ist es mir doch überlassen. Ich bin doch ein erwachsener Mensch. Also, soweit ich das beurteilen kann, juristisch, ist die Sache vom Tisch, indem du klar sagst, ich wiederhole das jetzt nochmal, indem du klar sagst, da ist nichts Schlimmes passiert, dass ich draußen war, war nur ein Versehen und Punkt aus, Ende der Diskussion. Die vermuten, dass ich, also der hat mich auch gefragt, der Polizist, ob ich unter Druck gesetzt wurde oder das werde. Da hast du hoffentlich gesagt, nein. Ja, natürlich habe ich gesagt, nein, ich werde nicht unter Druck gesetzt. Kann ich dir nur raten, Jenny, dass du dabei bleibst, bei der klaren Aussage? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also aber da sieht man mal wieder, wie man irgendwie durch widrige Umstände in seltsame Sachen verstrickt werden kann, ne? Ja, ich meine, ne, ich hatte ja einfach nur die Nerven verloren, weil ich nicht reinkam, mir war kalt. Ja, ja. Ich stand nachts auf der Straße und... Also wir lernen daraus, wenn man schon Raucher ist, sollte man die Zigaretten mit ins Zimmer nehmen. Ja, weiß ich nicht. Wenn man rausgeht, sollte man Schlüssel mitnehmen. Schlüssel mitnehmen, ganz genau. Auf jeden Fall. Jenny, also bleib auf jeden Fall bei deiner Aussage. Wenn das der Wahrheit entspricht, kann ich dir nur dringend raten. Und ich hoffe, dass die ganze Sache, der Spuk, dann sehr schnell und bald vorbei ist. Ich hoffe auch, dass es nicht zur Verhandlung kommt, dass es eingestellt wird. Ja, aber natürlich. Alles Gute wünsche ich dir. Ich bedanke mich. Gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns hier oder domian@wdr.de. Hier ist Katja. Katja ist 48. Guten Morgen, Katja. Guten Morgen, Domian. Katja, um was geht's bei dir? Bei mir geht's, ich bin vor ein Jahr und 4 Monaten in eine Dreizimmerwohnung gezogen mit meiner Tochter. Mhm. Wie alt ist die Tochter? 20. Ja? Ja, ist aber selten zu Hause, schläft meistens bei ihr Freund. Mhm. Und habe jetzt vor 2 Tagen auf Arbeit erfahren, dass hier in der Wohnung 2 Menschen gestorben sind. Also ein Ehepaar. Vorher, bevor ihr eingezogen seid. Ja, ja, ja. Der Mann im Schlafzimmer und die Frau ist wohl irgendwie im Wohnzimmer verunglückt und lag denn dann eine gewisse Zeit, wie lange über, es war über eine Woche auf jeden Fall. Und das waren eure unmittelbaren Vormieter? Das weiß ich nicht genau, das haben sie mir nicht genau gesagt. Ach so. Ja, das ist es ja. Aber ich bin dann irgendwie, weiß ich nicht, ich bin nach Hause gegangen, so mit gemischten Gefühlen. Und dann, wenn ich dann im Wohnzimmer sitze, ich weiß es nicht, ich komme darauf nicht klar. Hast du ein ungutes Gefühl? Nicht nur das, auch Ekel. Irgendwie Ekel. So ganz komisches Gefühl. Aber die Wohnung, als ihr eingezogen seid, die war ordentlich renoviert und es war alles sauber und... Ja, nee, sauber nicht direkt. Nee. Das hab ich selber gemacht. Ach so, aber es roch nicht noch merkwürdig oder sowas? Nee, die Wände waren einfach nur weiß angestrichen, ohne Tapete oder so, weiß überstrichen. Also war das denn frisch gestrichen, bevor ihr dann eingezogen seid? So ganz flüchtig übergestrichen. Aber immerhin, ja. Auf den nackten Wänden so, ja. Ne? Aber so, dass mich jetzt was aufgefallen, ich hätte ja nicht mit das gedacht, ne, was man nicht weiß. Macht einen nicht heiß, das ist der alte schöne Spruch. Seit ich das weiß, weiß ich nicht, es ist in mir so komisch. Und du bist sicher, dass das auch so stimmt, das hat man, ja. Da gibt es keinen Zweifel. Nee, gibt es keinen Zweifel. Ja, das ist auch wirklich, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob ich in eine Wohnung oder ein Haus ziehen könnte, wo jemand gerade vielleicht ermordet wurde oder gestorben ist. Es bleibt immer im Moment so ein bisschen seltsames Gefühl. Andererseits, wer weiß, in wie vielen Wohnungen man schon gewohnt hat, wo auch sowas passiert ist und man hat das nie erfahren. Und das war dann auch gut. Wie gesagt, was man nicht weiß, macht einen nicht heiß. Aber wenn man es denn gesagt kriegt und dann noch so einzelne Details, hast du denn, was ich gar nicht wissen wollte. Ist dir das auch gruselig, dass es da spuken könnte in der Wohnung? Ach, ich weiß es nicht. Ich spiele eigentlich mit jedem Gedanken zurzeit, weil ich schlafe in der Woche immer im Wohnzimmer, weil da verschlafe ich früh nicht, wenn ich aufstehen muss. Mhm. Und dann lege ich mich mal aufs Sofa und schlafe da. Mhm. Ja, und die letzte Nacht, da war ich auch so 2-3 Mal so munter geworden, so unruhig. Und immer wie ich, als ob ich den Gedanken wieder im Kopf hatte, so in Schlaf und guckte immer so auf eine Stelle, so auf der Erde, ja, die Personen, die auf der Erde gelegen haben. Was ist denn das für ein Boden? Es ist einfach nur so mit Linoleum. Ist das neues Linoleum? Oder also das war schon drin, wo ich eingezogen bin. Ach so, das heißt, das könnte das... Ich habe jetzt Teppich drüber weggeht, das war noch schön, das war noch gut, das war wie so Baguette-Linoleum. Mhm. Da dachte ich, das kann ich drinnen lassen, sieht ja noch gut aus. Mhm. Man denkt ja nicht an sowas. Wäre ne? das denn vielleicht eine Möglichkeit, wenn du die Wohnung ein bisschen vielleicht noch, wenn du es dir leisten kannst, noch ein bisschen nachrenovieren würdest? Zum Beispiel einen neuen Boden reinlegst? Das habe ich, da habe ich auch schon dran gedacht heute, dass ich mich neues Linoleum überall reinlege. Ja, finde ich, dass man so ganz neuen Akzent setzt in die Wohnung. Dann kann man das ja, dann kann man das ja vielleicht eher, ja, eher verkraften. Ja, aber wenn ich jetzt so im Wohnzimmer sitze, da, ob ich da dran denken würde, nicht. Ich will ja nicht dran denken. Mhm. Ich will einfach das ja nicht so wie ikonieren. Aber dann kommt mich wieder der Gedanke und dann sehe ich sowas bildlich vor mir und da und so. Oh nee, das ist nur irgendwie so komisch. Weißt du eigentlich Näheres über die beiden Menschen, die da gestorben sind? Also so viel wie sie mir erzählt hat, hatte wohl der Vater Darmkrebs gehabt. Den haben sie dann nachher nach Hause geschickt zum Stern. Mhm. Er ist dann ganz friedlich wohl ins Schlafzimmer gestorben. Das fand ich ja nicht mal schlimm. Mhm. Und die Mutter, die hatte wohl Kehlkopfkrebs und hat nach dem Tod von ihrem Mann wohl getrunken und dann musste sie wohl getrunken haben in der Wohnung und ist wohl unglücklich gestürzt und qualvoll erstickt oder wie auch immer, die hat so ein Loch im Hals gehabt. Oder? Mhm. Ich weiß es nicht, also mich ist es unheimlich. Mhm. Ist es denn so stark, dass du überlegst, gar da wieder rauszuziehen? Ja, habe ich heute schon überlegt. Ich finde, da kann man gar nicht viel raten. Das ist so eine Gefühlssache. Es gibt Menschen, die sagen, das macht mir gar nichts aus. Die Wohnung ist jetzt neu, ist meine Wohnung. Ich renoviere die und das ist Vergangenheit. Und dann gibt es Leute, denen das sehr viel ausmacht. Also ich bin da so ein Mensch. Mich macht das eigentlich... Nee, der Gedanke geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt mit der Zeit, weil es jetzt alles noch so frisch ist, ob sich das irgendwie gibt. Es ist ja wirklich noch frisch. Ja. Vielleicht wäre es ein Versuch, wirklich da einen neuen Boden reinzulegen und ein bisschen versuchen, die Gedanken nicht so aufkommen zu lassen. Ja, ich verdränge sie ja schon die ganze Zeit. Ja. Aber es kommt immer wieder hoch, so wie ich ja irgendwie ins Wohnzimmer komme oder... Was meint denn deine Tochter? Ja, die schläft bei ihrem Freund. Die ist bei ihrem Freund jetzt erstmal. Sie hat gleich gesagt, Mama, ich ziehe zu meinem Freund. Deshalb? Ja, die ist da auch so ein bisschen... Ach so. Am Tag geht's ja, ne? Wenn so lange wie es hell ist ja. und so... Aber ja. So wie es abends wird, dunkel wird, dann wird es nicht so komisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist ja auch immer schwierig, wenn man wieder umziehen muss und das kostet Geld und so weiter. Ja, eben. Ob man das in also wenn das Gefühl zu unangenehm ist, muss man das sicherlich machen. Kann ich dir nichts raten. Das ist so eine persönliche Sache, glaube ich. Wobei ich die schon in gewisser Weise verstehen kann. Es ist halt ein bisschen unheimlich, ne? Also wie so ein Schock, oh Gott. Wo bist du da jetzt hingezogen? Kauf dir mal schön einen schicken neuen Boden. Das ist immer noch viel billiger als ein neuer Umzug. Ja, da habe ich heute schon zu meinem Freund gesagt, ob man nicht einen neuen Auslegewagen braucht. Genau. Und vielleicht klappt es dann ja. Ja, weil man weiß ja nicht, wie lange das da liegt und was, ne? Vielleicht zaubert der neue Boden eine ganz neue Atmosphäre. Versuch's mal, liebe Katja. Ich versuche das mal. Alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben gestern gar nicht darüber gesprochen. Ich fand übrigens die Störer vor dem Schloss Bellevue gestern während des Zapfenstreiches, die fand ich richtig gut. Die haben mir sehr gut gefallen und die fand ich toll, dass die da Rambazamba gemacht haben. Haben die euch auch imponiert und hat euch das auch gefallen? Es war ja so laut, dass während der ganzen Zeremonie man hörte irgendwelche Trompeten und Pfeifen und auch immer wieder die Sprüche Schande, Schande. Ich fand's gut. Hier ist wie spreche ich das jetzt aus? Alberic? Genau. Alberic, 61. Genau. Guten Abend. Guten Abend, Domian. Alberic, das ist ein rumänischer Name? Nee, ich bin Belgier. Ein belgischer Name? Ja. Um was geht's bei dir? Ich bin schon seit ewigen Zeiten Fan von dir. Ja. Habe noch nie angerufen. Ja. Und bin jetzt total platt, dass ich durchkomme. Nur haben wir uns. Ja, ich habe ein Problem mit meinem Bruder. Ja. Der hat mich beklaut. Wann? Das heißt, wir haben hier in meiner Garage öfters nette Stunden gehabt. Mhm. Vor 2002. Und er war der Einzige, der wusste, wo ich so einen Notstopfen hatte. Geld? Geld, ja. In der Garage versteckt? Ja. Wie viel? 1.000 Euro waren es. Mhm. Und als ich mir nochmal 200 nehmen wollte, waren nur noch 200 da. Und 800 waren weg. Ah, und es wusste nur der Bruder Bescheid, dass du es da versteckt hast? Ja, sicher. Wo genau hast du es versteckt in der Garage? da wo ich jeden Abend sitze und Domian höre. Du hörst uns in der Garage? Ja, ja. Wie kommt das? Weil ich abends mein Bierchen trinke hier. Und das ist deine gemütliche Ecke. Ist es nicht kalt da? Nö, ich habe noch kleine Heizung. Ach so. Und warum bist du nicht im Zimmer und hörst Radio oder guckst Fernsehen? Ich höre dich lieber. Ja gut, aber das könntest du ja in der Wohnung auch machen. Tue ich selten. Okay, so hat jeder seine Eigenarten. Nehmen wir es mal so hin. Ja. So, jetzt waren 800 Euro weg. Das ist eine Stange Geld. Ja. Und das hat er abgestritten. Mhm. Hat mich für bescheuert erklärt. Und noch gesagt, ich pisse auf sein Grab. Oh. Und eigentlich war das vorher ein gutes, enges Verhältnis zwischen euch beiden. Oh, mein bester Freund. Dein bester Freund? Ja. Und also letztens hat er einen Jeep verkauft, den ich schon zur Hälfte angezahlt hatte. Waren über 4.500 Mark. Und als ich ihn darauf ansprach, was ist mit meinem Geld, was du da von mir bekommen hast, da ist er sowas von ausgerastet. Der hat sowas von geschrien. Also, dann stimmt doch da was nicht mit dem. Wär das vor meinem Herzinfarkt gewesen, ich glaube, ich hätte ihm eine gescheuert. Diese Geschichte mit den 800 Euro liegt schon 10 Jahre zurück. Ja, nicht ganz. 2002 ungefähr, hast du gerade gesagt. Und jetzt? Ja, so in einem Dreh rum. Während dieser Zeit von 2002 bis jetzt, wie war denn der Kontakt zwischen euch beiden? Seitdem sage ich nur ja und amen. Aber immerhin gab es jetzt diese Geschichte mit dem Auto wieder. Die kam dann später auf, als der Jeep verkauft wurde. Aber das war kürzlich erst oder auch damals? Das war kürzlich. Ja, also da gab es dann doch wieder Kontakt miteinander. Ja, wir gehen so samstags immer zur Mutter essen. Und da habe ich das kurz zum Gespräch gemacht, was ist mit meinem Geld für den Jeep? Da ist ja sowas von ausgerastet. Ich habe den gar nicht wiedererkannt. Aber was kann man daraus lernen? Dass da was nicht stimmt, wenn es ums Geld geht? Und dass man ihm nicht vertrauen kann, heißt das. Für dich. Für mich war das die Vertrauensperson Nummer eins. Ja, aber du warst ja schon extrem enttäuscht worden vor 10 Jahren. Wenn definitiv klar ist, dass niemand anderes damals an das Geld hätte kommen können in der Garage. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Da bist du dir hundertprozentig sicher, das kann nur er gewesen sein. 1000%. Ja, dann ist die Sache ja schon klar. Hat er dein Vertrauen eklatant missbraucht. So sieht's aus. Wie war denn das früher so? Wie alt ist er? Ist 11 Jahre jünger. Mhm. Wie war denn das früher so, die letzten Jahrzehnte? In Sachen Geld, meine ich. Auch kein Thema. War immer alles sauber? Alles sauber. Wie erklärst du dir sein Verhalten? Das kann nur Drogen oder Weiber sein, eins von beiden. Ach, hat er ein Drogenproblem? Ja, ein kleines. Was nimmt er denn? Och, Cannabis. Ja, was zieht man da für eine Konsequenz raus? Eine große Enttäuschung. Ja, schon, aber was zieht man da für eine Konsequenz raus? Ja, da frage ich dich. Ja, ich würde jegliche finanziellen Dinge von dem fernhalten. Und das hat sich jetzt auch erledigt. Aber absolut. Und ich glaube, wenn ich jetzt du wäre, wäre ich auch so enttäuscht, dass ich auch gar keinen Bock hätte, mich weiter mit dem groß zu beschäftigen. Das macht man nicht. Naja, notgedrungen, wenn Mama kocht Samstag. Ja, klar. Da sitzt er mir am Tisch. Mhm. Ja. Gut, aber darüber hinaus kann man es ja dann runterfahren. Das ist selber Ebbe. Bitte? Ich sage, ansonsten ist... Ist Ebbe dann, ja. Mhm. Ja, wenn der nicht zugänglich ist, wenn er dich anschreit, wenn er ausrastet, was will man da groß machen? Das Geld ist weg, dann das schreib ab, das ist weg, das Geld. Und registriere es ganz einfach und geh auf Distanz. Mehr kann man doch gar nicht machen. Mir tue ich auch nicht. Mhm. Aber das tut schon weh, ne? Wenn der beste Freund, der Bruder, sich so verhält. Das tut sehr weh. Mhm. Wem hast du davon erzählt? Ich habe meine Mutter mal kurz angesprochen. Was meint die? Wegen 800 Euro. Da sagte sie, weißt du, wie oft er ins Krankenhaus gefahren ist, als ich da lag? Ja, mit dem Spritgeld hätte er bis zum Himalaya kommen können, ne? Ach so, sie hat das so entschuldigend sogar gesagt. Sie hat ihn ein wenig in Schutz genommen. Ja klar, ist normal für eine Mutter, ne? Na, eigentlich nicht. Eine Mutter muss auch auf Ehrlichkeit achten. Das stimmt. Nur er kümmert sich auch viel um sie. Mhm. Und da ich etwas behindert bin, mir geht es, sagen wir mal, in den Zeit von 2002 bis jetzt, geht es mir schrittchenweise immer etwas besser. Was hast du denn für eine Erkrankung oder Behinderung? Ich hatte einen Herzinfarkt. Ah. Und er hat mich dreimal wiederbelebt. Und er hat dich wiederbelebt? Nein, er nicht. Man hat mich wieder. Ja. Mhm. Und jetzt kommt natürlich so langsam auch wieder mein Gedächtnis in Schwung. Das hat zwar eine Zeit gedauert, nur die Sachen, die weiß ich 100%. Mhm. So, das ist natürlich eine Erkrankung, wo du dich auch nicht großartig aufregen solltest und darfst. Deswegen legest du in Akten, geh auf höfliche Distanz und dann ist es gut. Was will man weiter tun? Das ist mal naturell. Ich bin höflich und ich gehe auf Distanz. Ich würde auch gar kein Gespräch mehr suchen mit dem, wenn der so reagiert hat. Das habe ich auch gar nicht vor. Das will ich auch nicht tun. Das hat mich verschissen bis zur Steinzeit und wieder zurück. Ja, genau. Genauso sehe ich es auch. Sind wir uns einig? Ja, okay, Domian. So, mein Lieber. Aus dem schönen Belgien. Schöne Grüße rüber. Okay. Und alles Gute wünsche ich. Ich danke dir und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Wir haben 1 Uhr. Oh, mein kleiner Hirsch ist umgefallen. 1 Uhr 26 haben wir und hier ist Dini. Heute ist der Abend der ungewöhnlichen Namen. Dini, 30, guten Morgen. Eine Frau oder ein Mann? Ein Mann. Dini, ja. Um was geht's denn? Ja, hallo, grüß dich, Domian. Ich war so ziemlich aufgeregt, aber jetzt habe ich mich wieder gefasst. Sehr gut. Bei mir geht es einfach darum, dass ich eine sehr schwere Zwangsstörung hatte. Mhm. Speziell Waschzwang. Du hattest sie? Ich hatte sie, ich habe sie aber nur sehr, sehr gering jetzt. Und ich wollte einfach nur von meiner Erfolgsstory ein bisschen erzählen, um anderen wirklich Mut zu machen, dass es wirklich möglich ist. Sehr gerne. Sehr gerne. Erzähl doch mal, wie schlimm es dich damals, als du es hattest, erwischt hatte. Also sagen wir es mal so, ich würde dir am liebsten, ich habe jetzt hier meinen Arztbericht, da habe ich so einen kleinen Absatz jetzt hier markiert und den würde ich am liebsten mal vorlesen, damit erstmal alle wissen, worum es geht. Wenn der Absatz kurz ist, sonst ist das zu kompliziert mit dem Vorlesen. Versuch mal, sonst gehe ich also dazwischen. Also sagen wir so, der Absatz ist auf jeden Fall sehr interessant und wird vielleicht maximal 1-2 Minuten dauern, wenn nicht. So, also die stationäre Aufnahme erfolgte aufgrund von Zwangsgedanken und Zwangshandlungen sowie einer mittelgradigen depressiven Episode. Herr XYZ, das heißt ich, schilderte, dass er seit 1,5 Jahren unter einem Waschzwang leide. Er empfinde seinen Genitalbereich als eklig und wasche sich daher bis zu 6 Stunden lang nach dem Stuhlgang die Hände. Das halten wir nochmal fest. Na, du hast dir die Hände nach dem Stuhlgang bis zu 6 Stunden gewaschen. Das war ganz normal bei mir. Lies mal weiter. Ja, und das hat sich natürlich aber auch gesteigert im Laufe der Zeit. Gut, dann lese ich jetzt weiter. Dies erfolge ritualartig in einer festgelegten Reihenfolge. Aus Angst vor dem Waschzwang versuche er zeitweise Toilettengänge so lange wie möglich hinauszuzögern. Nachdem er zuletzt bis zu 14 Stunden gebraucht habe, um sich zu duschen, habe er sich seit 2 Monaten nicht mehr geduscht. Er hat, also das heißt, du hast manchmal 14 Stunden geduscht. Das heißt, den ganzen Tag von morgens bis abends geduscht. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das damals war. Das kann ich mir, ich ahne das. Aber da muss die Haut doch kaputt gewesen sein, wenn man so lange duscht. Also die Haut war auch danach, du hättest auch wirklich nur einmal anpixen können, dann wäre sie quasi, ja, wie soll ich sagen, wie so Brei. Wenn man 14 Stunden duscht, muss man doch zwischendurch mal Hunger haben. Bist du da mal schnell was essen gegangen? Ich habe es irgendwann mal wirklich geschafft, zwischendurch was zu essen, aber ich habe nicht die Toilette verlassen. Das heißt, du hast dir von vornherein schon was mit in den Baderaum genommen, um schnell mal ein bisschen was zu essen? Ich hab von meinem Familienmitglied, also meiner Mutter, was zu essen bekommen, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Und dieser Duschvorgang, ich konnte den auch absolut nicht unterbrechen, weil diese panische Angst während des Duschvorgangs so mich, wie soll ich sagen, manifestiert hat, dass ich da absolut nicht unterbrechen konnte. Ist das, was du mir vorlesen wolltest, beendet? Bitte? Ist das, was du mir vorlesen wolltest, zu Ende? Nee, das geht noch weiter. Okay, mach mal weiter. Das war jetzt ungefähr die Hälfte, aber es fängt auch noch interessant zu werden. Also wie gesagt, ich habe mich dann seit 2 Monaten nicht mehr geduscht. Und dann, wenn er dem Waschzwang nicht in ausreichendem Maß nachgebe, befürchte er, sehr verschmutzt zu sein oder Gegenstände zu beschmutzen, die später andere Personen anfassen könnten. Mhm. Mittlerweile sei durch die Zwangsstörung seine alltägliche Handlungsfähigkeit so eingeschränkt, dass er keine Tagesstruktur mehr habe und kaum noch das Haus verlassen könne. Mhm. Also das ging auch gar nicht mehr. Ich hatte gar keine Zeit mehr. Das heißt, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Wie lange, wenn du zurückblickst, wie lange hast du das Haus nicht verlassen? Also sagen wir es mal so, aufgrund eines ziemlich heftigen Lebensereignisses ist das erst gesteigert. Das war vorher so eher so 2-3 Stunden. Mhm. Und dann ist das wirklich von 2-3 auf 6, auf 8, auf 10, auf 12, auf 14. Und das war vielleicht so ein Zeitraum von, ich schätze mal so vielleicht so 4-6 Wochen. Mhm. Mhm. Okay, lies weiter. Ja. Mittlerweile sei durch die Zwangsführung seine alltägliche Handlung. Ja, genau, dann habe ich das Haus halt nicht mehr verlassen. Und jetzt steht hier, seit etwa 4 Jahren leide er unter depressivem Stimmungstief, mhm, mit Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und sozialem Rückzug. Während der letzten Wochen habe er zunehmend die Hoffnung verloren, ein normales Leben zu führen zu können, ja, und infolgedessen lebensüberdrüssige Gedanken entwickelt. Das heißt, du hast an Selbsttötung gedacht? Ich war kurz davor, das zu machen. Ja, also ich glaube, Dini, da haben wir jetzt schon einen starken Eindruck, wie schlecht es dir ergangen ist. Wie viele Jahre hat dich das alles geplagt? Ich würde sagen, davor war so ein traumatisches Erlebnis, was aber nie behandelt worden ist. Vielleicht so, ich sag mal, 3-4 Jahre. 3-4 Jahre. Und dann, genau, und dann kam nochmal halt diese Lebensereignis, was mich sehr geprägt hat. Und ja, dann seitdem ist das jetzt seit... Was war das für ein Lebensereignis, was dich so geprägt hat? Eine Liebesenttäuschung. Ach so. Und dadurch wurde es noch schlimmer? Ja, dadurch ist das erst so schlimm geworden. Ah, also auch unerträglich. So, jetzt willst du uns aber eine Erfolgsgeschichte erzählen. Jetzt haben wir schon eine Ahnung davon, wie dreckig es dir ging. Heute geht es dir viel besser. Wie kommt es? Genau, also es lag daran, also ich habe damals eine Dame im Internet kennengelernt, die auch ziemlich heftige Lebensgeschichte hinter sich hat, und das hat mich geprägt. Und dadurch, als das dann mit uns beiden nicht geklappt hat, weil sie mich nicht erreichen konnte, ich war sehr verschlossen und konnte auch nichts über mich preisgeben. Mhm. Und dann hat sie halt irgendwann mal nach 4-5 Monaten die Hoffnung aufgegeben und hat dann eine Partnerschaft angefangen, hat mir das natürlich Bescheid gesagt, und dann wurde mir quasi der Boden vor den Füßen gerissen. Okay, soweit waren wir schon mal. Ich wollte jetzt wissen, wodurch es dir wieder besser ging. Mir ging es dadurch besser, dass ich über Monate dann halt, ich war halt in dieser stationären Klinik, wie es eher so, ach so, für Depression gedacht, und mhm, allein diese sozialen Kontakte, weil ich hatte auch niemanden mehr um mich, mit dem ich halt auch wirklich reden konnte, mhm, bis auf meine Mutter, aber das ist dann halt auch so eine andere Geschichte. Ja. Und, also kann man sagen, dass dieser stationäre Aufenthalt dich rausgerissen hat aus dieser schlimmen, genau, Lage? Also die sozialen Kontakte, die Tagesstruktur, die da stattfand, mhm, das waren halt die 2 wesentlichen Elemente, die dazu geführt haben, dass es mir besser ging. Wie lange warst du in der Klinik? Also vielleicht so 2 Monate, 2,5 Monate. Wie lange bist du jetzt aus der Klinik wieder raus? Seit Januar 2010. Ah ja, seit 2010. Aber danach habe ich dann eine Fachklinik aufgesucht. Ja. Das ist in Hamburg. Mhm. Ja, da möchte ich unbedingt dafür Werbung machen, weil das, was die wirklich da für Arbeit leisten, das ist wirklich der absolute Hammer. Also ich war in der Schönklinik in Bad Bramstedt. Das ist eine spezielle Klinik für Zwangsstörung. Mhm. Und da habe ich ganz offen in der ersten Woche mehr Fortschritte gemacht als in den fast 3 Monaten in der anderen Klinik. So, jetzt machen wir mal einen Schritt zu in die Gegenwart. Wie lebst du heute? Ja, heute habe ich leider noch so eine Depression, in der ich noch so ein bisschen gefangen bin. Allerdings jetzt nicht so, wie das vorher war. Mhm. Und ich bin auch kurz davor, wieder mein Studium aufzunehmen. Also, das heißt, diese ganzen Zwänge, also vor allen Dingen der Waschzwang, das ist, ist das ganz weg? Das ist, sagen wir es mal so, das ist zwar ganz weg, aber wenn ich mal so ganz, ganz schlechte Stimmung habe, dann tritt der wieder auf. Aber ich habe dann, in dem Fall sofort selber die Kontrolle darüber und kann auch sofort aufhören. Wie machst du das? Das ist ja eine interessante Frage. Wenn du das Gefühl hast, dieser Zwang kommt wieder auf, wie kontrollierst du ihn? Wie kriegst du ihn in den Griff? Also aufgrund der Tatsache, dass das einfach ein irrational, also das heißt so, also eine irrationale Handlung ist und dann wird mir sofort bewusst, du musst das nicht machen. Ja, das ist eigentlich so eine Sache, die sich schon eingespielt hat im Laufe der Jahre. Also es ist irgendwie so ein Gedankengang, der dir auf jeden Fall hilft, den man vielleicht gar nicht so ganz plakativ weitergeben kann. Hat man dir sicher auch eintrainiert in der Klinik, wie man das dann am besten macht. Ja. Das ist ja wirklich toll, weil manchmal, wenn man so schlimm in Zwängen drin hängt, es äußerst schwierig ist, da wieder rauszukommen. Umso schöner, das mal von dir zu hören, so eine Erfolgsgeschichte, macht sicher vielen Leuten Mut, die in ähnlicher Weise leiden. Das ist auch meine Absicht, mit der ich wirklich, weil es war so ein bisschen im Grünen, ob ich anrufe, aber das wollte ich nur halt mitteilen. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der wirklich ein spezielles Problem hat, auch sich wirklich entweder eine Fachklinik, Facharzt oder was auch immer, die sind da wirklich darauf spezialisiert, die machen das jeden Tag. Ja. Und sehe ich genauso und versuche ich auch hier immer so zu raten. Aber es hat natürlich noch viel mehr Gewicht, wenn jemand betroffen ist, das genauso sagt. Du planst, dein Studium wieder aufzunehmen. Was studierst du? Ich studiere Wirtschaftswissenschaften, also speziell Schwerpunkt Personalentwicklung. Ja. Und die Leidenschaft hat sich dadurch ergeben, durch meine Krankheit. Vorher habe ich das einfach studiert, so, um irgendwas später mit der Steuerlehre anzufangen. Ja. Und dann durch die Krankheit habe ich wirklich in meine Leidenschaft. Achso, ist dieser Fachbereich deine Leidenschaft geworden? Als solche hast du sie entdeckt? Wie sich generell Menschen entwickeln und aufgrund der Tatsache, wenn man denen hilft und wenn man einfach sieht, wie es denen einfach besser geht im Laufe der Entwicklungsperiode, sagen wir es mal. So, lieber Dini, dann danke ich dir sehr herzlich für den Anruf und wünsche dir einen guten Start dann in den neuen Lebensabschnitt. Danke, und, danke. Respekt und toll, dass du es so geschafft hast. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich habe da nur noch eine Sache. Ja. Also ich bräuchte doch so einen vielleicht eher juristischen Rat und vielleicht kannst du mich da irgendwie mit deinen Fachleuten. Ja, also Juristen haben wir ja nicht. Ich habe jetzt eine Psychologin hier, aber vielleicht kann die dir irgendeinen Hinweis geben, wo du dir juristischen Rat gut holen kannst. Wir versuchen das mal. Wir rufen dich gleich an und dann sehen wir weiter. Okay. Super. Prima, Dini. Alles Gute wünsche ich. Und mach weiter so. Deine Sendung ist der absolute Hammer. Dankeschön. Also, dann hilfst du wirklich allen. Dankeschön. Tschüss, Dini. Danke. Ciao. Und wir machen gleich weiter mit Matthias. Und Matthias ist 27. Matthias, hallo. Ja, hallo. Ja, Matthias, hörst du mich? Ich kann dich verstehen, ja. Prima. Um was geht's denn bei dir? Ja, es geht um das Thema, was du gerade angesprochen hast, um unseren Ex-Präsidenten, um unseren Wolf. Ah ja. Warst du gar dabei in Berlin? Nee, ich wohne in Bochum. Ach so. Ich wäre gerne dabei gewesen, hätte mich gerne mit dahingestellt und mitgetrellert und gepfiffen und... Hast du es im Fernsehen gesehen? Hast du die Veranstaltung im Fernsehen gesehen? Ich habe das im Fernsehen verfolgt, so auf N24 und diesen Sendern halt. Gab es in der ARD auch eine tolle Berichterstattung? Ja, ARD habe ich auch. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Sender. In der Tat, gab es in der ARD die beste Berichterstattung, natürlich, weil wir die Besten sind. Aber in diesem Fall war es wirklich hochinteressant, weil es auch immer wieder Außenschaltungen zu einem Kollegen gab, der draußen stand und die Protestanten, die Protestierenden interviewt hat. Ich habe da nachher nur so eine Zusammenfassung von gesehen. Ja, da war harter Tobak, was die Leute da gesagt haben. Ja, ich meine, die haben ja recht, ne? Also ich sag auf jeden Fall, die haben komplett recht in dem, was sie halt anprangern. Und ich finde auch sogar, ich gehe auch so weit, dass ich sage, da müssen die Gesetze geändert werden. Und es kann nicht sein, dass der jetzt 199.000 Euro bekommt, Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das sind Sachen, die sind, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt im Grundgesetz oder wo das verankert ist. Weil ich weiß jetzt nicht genau, wo das jetzt da steht und wo das jetzt verankert ist für die Politiker, wie viel Geld die bekommen. Ja, diese Bundespräsidentennummer ist, glaube ich, seit, ich weiß nicht, Ende der 50er Jahre oder so ist das festgelegt. Genau, das hatte ich auch so im Kopf, das hatte ich auch so im Kopf von der Schule von damals noch und so. Und ich finde, da muss dringend was getan werden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und er hat ja selber auch noch, als er kurz bevor er gewählt wurde oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat er selber noch gesagt, dass da was geändert werden muss. Genau. So, und jetzt hat er sich die ganzen Sachen geleistet. Mhm. Ich meine, da braucht man ja nicht drum herum reden, was er sich alles geleistet hat mit seinem Produzenten, mit seinem Filmproduzenten und so weiter. Mhm. Und die Presse bedroht hat und so weiter. Die Presse bedroht hat, genau, den Bildredakteur und ja, und was er sich da alles noch, dass er angeblich dann alles für den Bar wieder zurückbezahlt und das glaubt ja, das, wer soll ihm das denn glauben? Also ich glaub's ihm nicht. Mhm. Und, vor allen Dingen, es ist ja alles strafrechtlich noch gar nicht geklärt. Richtig, zumindest hätte man mit allem warten müssen, sowohl mit dem Geld als auch mit diesem Zeremonie gestern, bis die Sache komplett geklärt ist. Richtig. Aber nun ist die Sache so gelaufen und er wird das Geld kriegen. Da wird wahrscheinlich niemand gegen angehen können. Er wird dann noch mehr kriegen. Er wird bestimmt auch sein Büro, sein Fahrer, seine Sekretärin und all das. Er behält ja alles. Er behält ja sein Büro. Er behält seine Limousine. Also weil ich jetzt informiert bin und das behält er alles noch. Ich habe gestern so gedacht, das muss ja für die Politiker, auch für die Bundeskanzlerin, ist das sicherlich auch ein sehr unerfreuliches Ding, für die alle sehr unangenehm gewesen sein, da zu stehen und zu hören, dass ein paar hundert Meter weiter die Leute vor dem Schloss so protestierend Krach gemacht haben und dann noch Schande gerufen haben. Richtig, es ging auch so weit, dass viel mehr Leute eingeladen waren. Und dass sich ziemlich viele, ich glaube 160 Leute sind gar nicht gekommen oder so, oder 100 Leute. Kein einziger ehemaliger Bundespräsident war da. Genau, keiner von den ehemaligen Weizsäcker und Herzog, Rau und so weiter, die sind alle nicht gekommen. Wie fandst du denn überhaupt dieses militärische Zeremonie? Ich meine, ich habe Zivildienst gemacht, ich halte davon sowieso nichts. Und ich meine, das ist alles immer so eine, die freuen sich dann mal, dass wir was zu tun haben, die Bundeswehr, ne, und ich halte davon sowieso nichts. Ich musste sogar zweimal meine Verweigerung schreiben, weil die Bundeswehr mich unbedingt haben wollte, weil ich auch sportlich ziemlich viel drauf habe oder zu der Zeit noch drauf hatte. Mhm. Und deswegen, ich habe dann Zivildienst gemacht im Krankenhaus und habe damit viel mehr getan, als irgendwie zu lernen, wie man jetzt hier mit Maschinengewehr schießt oder so. Gut, ich bin auch ehemaliger Zivildienstleistender, insofern läufst du bei mir da offene Türen rein, obwohl ich mittlerweile auch leider, glaube ich, gelernt habe im Laufe des Lebens, dass Staaten auch Militär haben müssen, um sich zu sichern. Das ist ja so ein anderer Punkt. Das ist ja auch wieder gerade so ein Brennpunkt hier. Syrien und wie jetzt alles weitergeht, Israel. Und Israel fordert jetzt Amerika auf, dass sie was tun müssen. Und jetzt droht Obama mit einem Militärangriff auf einmal. Ja. Vorher hat er davon gar nicht geredet und jetzt auf ganz plötzlich kommt das einmal. Aber nochmal auf gestern zurückzukommen, ich fand auch einen besonderen Hohn, dass da auch noch gebetet wurde. Mhm. Ja. Ne, zum Schluss wurde ja das in musikalischer Form, ich bete an dem, ich weiß nicht, wie das heißt, also zum Schluss war dieses Gebet, was dann auch immer da als Zeremonie da stattfindet. Okay, wir haben uns fast alle geärgert. Es gibt, glaube ich, eine Mini-Minderheit in Deutschland, die das gut findet. Aber niemand hat es verhindern können. Leider. Ja, ich meine, im Moment ist es noch nicht verhinderbar, ne? Genau, und das ist jetzt kommt ja der Gauck wohl, ne? Oder das steht aber auch noch nicht fest, oder? Naja, er ist vorgeschlagen und da alle großen Parteien ihn vorgeschlagen haben, wird er höchstwahrscheinlich das auch werden. Ja, genau. Ich meine, den hätte ich auch schon beim letzten Mal mir lieber gewünscht als den. Ja, ich finde das auch ein sehr respektabler Mann und wir sind alle sehr gespannt, was wir von ihm zu erwarten haben. Auf jeden Fall werden wir keine Geschichten mit Wolf und wir hoffen das sehr. Ja. Matthias, ich danke für deine Meinungsäußerung und alles Gute wünsche ich dir. Ja, gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist Carola. Carola ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Carola, um was geht's? Es geht darum, ich habe 4 Kinder und der Älteste trinkt, warum auch immer, weiß ich nie, und kommt dann nach Hause und randaliert. Wie alt ist denn der Älteste? 19. Bist du alleinerziehend mit den vier Kindern? Ja und nein. Ich bin schon alleinerziehend für die Dreie. Für den vierten habe ich einen Papa im Hintergrund. Aber durch die Situation jetzt, Arbeitslage und so, ist er kaum zu Hause. Und wir müssen sehen, wir sind selbstständig. Ja, wir müssen sehen, dass wir irgendwie uns über Wasser halten. Ja, und er ist jetzt in der Ausbildung und bekommt auch nie so sein Geld, wie er es gerne möchte, und es stresst ihn alles. Moment, wieso bekommt er nicht das Geld? Ja, er ist beim privaten Bäcker angestellt. Und da kriegt er nicht regelmäßig seinen Lohn, der ihm zusteht? Genau, no. Kriegt er nicht? Nee, den kriegt er nie, und das macht ihn auch ein bisschen wütend und so. Ja, das stimmt ja auch. Warum ist das denn so? Da ich ja... Aber er hat doch sicher einen Ausbildungsvertrag, wo auch drinsteht, wie viel Geld er pro Monat bekommt. Ja, das hat er alles, aber die privaten Bäcker sind der Meinung, naja gut, wir sparen da und weiß ich nie. Und da ich ja die Extraziehungsberechtigte bin, wie das jetzt im neuen Jargon der jetzigen Jugend so du bist die Ex-Erziehungsberechtigte? No? Verstehe ich nicht. Lustig, oder? Wie, du bist die Mutter, der Junge ist 19 Jahre alt, du bist die Ex-Erziehungsberechtigte, weil er schon 19 ist, oder warum? Genau. No? Ach so. Ist nicht schlecht, oder? Klingt ein bisschen sehr bürokratisch, in der Tat, ja. Ja, und ich habe überhaupt, wie gesagt, heute war das wieder so ein Thema. Ich habe richtig Angst gehabt, weil er hat ja Kraft ohne Ende. Er ist ja nun ins 90 groß, er hat Bärenkräfte, und dann stehst du da als Mutter. Mhm. Ich bin bloß 1,72 groß. Mhm. Hat er dich denn schon mal angegriffen? Ja. Hat er schon gemacht? Hat er schon gemacht. Und was hat er denn da genau gemacht? Naja, er hat versucht, mich zu schlagen. Ich konnte Gott sei Dank noch etwas ausweichen. Und also das Problem ist eigentlich nur dieser Alkoholkonsum von den Jugendlichen. Es ist zwar nur Bier in Anführungsstrichen, aber in Maßen, die man sich Wie oft kommt in unseren Zeiten überhaupt nicht vorstellen konnte. Wie oft kommt das denn vor, dass er besoffen nach Hause kommt? Also saufend er jeden Tag. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Und dann ist jeden Tag Spannung bei euch und Streit? Nie jeden Tag Spannung oder Streit, das würde ich nie so sehen. Aber wenn er hat sich von seiner Freundin getrennt oder sie sich von ihm getrennt. Aber ich sehe das auch einfach auch nicht mehr ein. Der Kleine ist jetzt 8 Jahre alt. Ich muss das einfach nie haben. Er reagiert nicht drauf, wenn ich sage, die Musik runterfahren oder so. Das ist im Prinzip ist es ja mein Haus. Und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Kümmert er sich denn zum Beispiel allein um sein Zimmer? Oder putzt du das? Das mache ich alles alleine. Machst du? Warum machst du es denn? Ist das sein Zimmer? Achso, nee, sein Zimmer mache ich nie. So. Nee, das mache ich nie, nee. Mhm. Aber die Toiletten und Bad und alles, was ist, und die Küche und die Stube und sowas alles. Er hat dich einmal bisher geschlagen? Ja. Und war er da besoffen? Ja. Wie hat er sich hinterher, als er nüchtern war, am nächsten Tag zum Beispiel? Nein. Hast du ihn nochmal drauf angesprochen? Ja. Das ist für ihn, weiß ich nie. Und was sagt er denn dann, wenn du ihn nochmal angesprochen hast? Da sagt er gar nichts dazu, da geht er einfach. Und ich habe, wie gesagt, ich habe heute beschlossen, ihn rauszuschmeißen. Ich finde, wenn man einmal die Hand gegen die eigene Mutter erhebt, würde der Junge bei mir rausfliegen. Ja, das habe ich einfach. Und ich habe dann aber schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil er ja seinen Vater, den habe ich ja damals rausgeschmissen, das war 96, weil er auch gewalttätig gegen mich geworden ist, habe ich ihn rausgeschmissen. Ja. Und da habe ich immer so gedacht, dachte ich, na gut, dann hat er irgendwo so einen kleinen Knack weggekriegt. Mag ja alles sein. Nur ist das alles nicht so leicht heutzutage mit dem Rausschmeißen. Das haben wir ja gestern hier auch schon mal gehört in der Sendung, dass man bis 25 Jahre die Jungs und Mädels an der Backe hat. Die muss man ertragen und man muss es einfach tun, ne? Nur in dem Moment, wo Gewalt vorfällt, hat man ja auch eine andere Argumentation. Dann muss man es aber auch beweisen können. Und ich meine, wenn ich kein blaues Auge habe oder das ist eigentlich kein gebrochenes... Eigentlich ist das ein unmöglicher Zustand, finde ich, dass Eltern nicht sagen können, raus, sondern dass sie in so einer Zwangsjacke stecken. Wie ist der denn so drauf? Wie würde der reagieren, wenn du sagst, das war's hier, kümmere dich um dein eigenes Leben und such dir eine eigene Wohnung? Das ist ganz, ganz schlecht. Ich habe zum Beispiel heute, wie gesagt, ich habe durch dummen Zufall, weil ich eben so echauffiert war, aufgeregt war, bin ich so lange wach geblieben. Mhm. Heute wieder, genau. Und da habe ich ihm mindestens 5-mal gesagt, schraub deine Musikanlage runter, damit die anderen im Hause schlafen können. Mhm. Wir haben ein Eigenheim hier. Mhm. So, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Mhm. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Also provokantes Verhalten. Ein richtiges, provokantes, rechtsextremes Verhalten. Also ein rechtsextremes. Das heißt, ja. Es kommt auch eine rechte politische Gesinnung dazu. Genau. No. Es wird ja immer schlimmer. Klatze runter und ja. Mhm. Und wie willst du dich verhalten? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Lebensgefährte jetzt, wir haben noch nie geheiratet, weil wir einfach noch keine Zeit dazu hatten. Wir haben einen eigenen Betrieb und so. Aber wie soll ich mich verhalten, wenn ich alleine zu Hause bin? Verstehe. Ich hätte an deiner Stelle auch die Faxen dicke und ich würde überschäumen vor Wut. Carola? Hm? Ach, ich dachte, du wärst weg. Es piepst da so rum. Nein, ich bin nicht weg. Nein. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen und im Hintergrund mal noch ein paar Sachen beraten, die du vielleicht unternehmen könntest. Einverstanden? Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Ja, ich dir auch. Danke. Tschüss. Das war Carola. Und jetzt um 1.51 Uhr begrüße ich sehr herzlich Thomas. Und Thomas ist 39. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Thomas. Ja, hi. Ich rufe aus dem Grund an, deine Kollegen haben es ja schon gesagt, eigentlich das Thema Hoffnung. Ja, ich weiß gar nichts, aber deswegen fangen wir von vorne an. Es geht darum, ich befinde mich momentan in Berlin, also in meinem Geburtsort, beziehungsweise im Wohnort meiner Mutter. Mhm. Die hat letzte Woche Freitag einen schweren Unfall gehabt, ist gestürzt. Mhm. Weil wahrscheinlich ohnmächtig geworden ist. Dabei hatte sie sich die Milz zerfetzt, wurde dann notoperiert. Bei einem normalen Sturz? Beim normalen Sturz. Also sie ist so wahrscheinlich so unglücklich gefallen, dass sie sich durch einen dumpfen Schlag die Milz sozusagen perforiert hat. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt so gravierend. Man muss halt nur die Vorgeschichte dazu kennen. Also meine Mutter ist 61 Jahre alt, also noch nicht wirklich alt, aber ist nierentransplantiert, hat schon 3 Herzinfarkte hinter sich und schon einen Schlaganfall. Mhm. Also ist schon ein sehr gefährdeter Patient. Mhm. Was ist passiert? Ich selber vom Beruf Berufssoldat, bin also sehr viel unterwegs, auch weltweit. Und ich war an dem besagten Freitag auf einer Dienstreise, habe dann zu Hause anrufen wollen, wie ich sonst eigentlich auch mal mache, und mal Bescheid fragen, wie es denn so geht. Also der Kontakt zwischen uns ist relativ gut. Währenddessen ich mit ihr telefoniert habe, ist sie, man hat es gehört, nochmal umgefallen. Also man hört, wenn einer ohnmächtig wird und irgendwo aufschlägt. Mhm. Und ich hatte versucht, meine Mutter dann wieder ans Telefon zu bekommen. Glücklicherweise habe ich sie einigermaßen am Telefon halten können und musste dann versuchen, ich bin wohnhaft selber in Niedersachsen, von dort aus, das kann ich nur jedem anraten, wenn man irgendwo Verwandte außerhalb hat, sich dementsprechend die Notfallnummern von den Durchwahlnummern zu erreichen, weil es war wirklich heutzutage oder vor einer Woche ein Kampf, überhaupt einen Notarzt zu bekommen. Ja. Was ist passiert? Dann ist, wie gesagt, meine Mutter habe ich ins Krankenhaus einliefern lassen. Ja. Die ist dann notoperiert worden, 2,5 Liter Blut verloren und die OP ist bis dato eigentlich soweit gut verlaufen. Was jetzt das Problem ist eigentlich, jetzt war ich dann die Tage hier in Berlin geblieben, habe das Ganze versucht ein bisschen zu begleiten. Man merkt dann eigentlich, wie hilflos man eigentlich ist. Also sie liegt noch im Moment im Krankenhaus? Sie liegt momentan im Krankenhaus. Wie ist der Zustand heute, so ganz aktuell? Der Zustand aktuell ist lebensgefährlich. Also lebensgefährlich dahingehend, man sagt jetzt, also die nächsten 24 Stunden werden entscheiden, ob sie lebt oder stirbt. Ach so. Weil auch immer, ich war gestern, nachdem man mir Mitte der Woche gesagt hat, der Zustand ist erstmal stabil, kreislaufstabil, hatte man mir dann gesagt, weil ich nochmal weg musste auf Dienstreise, ich kann also nicht immer versuchen, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich rufe meine Dienststelle an und nehme jetzt mal eine Auszeit. Ist klar, es ist immer machbar im familiären Sinne. Aber wie gesagt, gestern... Also dein Thema ist Hoffnung. Hoffnung, ob deine Mutter es schafft und dass deine Mutter es schafft. Hoffnung, ob es, dass sie es schafft. Ich meine, ich selber bin gestandener Mann, bin 39, bin selber verheiratet, habe ein Kind. Nur nichtsdestotrotz, wenn das die einzige Familie ist, die man, also ich bin ohne Vater aufgewachsen, muss man dazu sagen. Ja. Meine Mutter und ich haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Aber dann hat man natürlich eine besondere Bindung zur Mutter, das ist ja klar. Besondere Bindung, richtig. Und vielleicht auch, wenn jetzt die einen oder anderen zuhören, was ich für heute für mich selber festgestellt habe, ist, es ist ein unheimlicher Kampf in unserem Land, in unserem schönen deutschen Staat, was die Behörden betrifft. Wenn man sich jetzt schon Gedanken macht über bestimmte Themen wie Pflegeversicherung oder sonst was, möchte ich vielleicht auch hier den Aufruf starten an jeden. Das habe ich auch vor mit meiner Frau, wenn ich dann irgendwann mal wieder zu Hause bin, wenn sich das hier alles klärt, dahingehend, was Patientenverfügung betrifft. Was ja, man sollte Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Richtig, Vorsorgevollmacht. Genau, das ist. Habt ihr sowas nicht? Nee, das ist das Problem. Das heißt, du kannst, das wissen nämlich die meisten gar nicht, man kann als Sohn, ist man nicht automatisch der Bevollmächtigte. Richtig, richtig. Mhm. Und ich stehe jetzt da und kann eigentlich gar nichts machen. Ich wühle hier noch die Papiere durch oder selbst wenn jetzt irgendwas passieren sollte, ich kann nicht mal wenn man es ganz banal nimmt, eine Pflegeversicherung bei ihrer Krankenkasse beantragen, weil sie müsste das Ganze unterschreiben. Und für mich bleibt nur noch der Weg, wenn meine Mutter das überleben sollte, würde sie wahrscheinlich zum Pflegefall werden, bleibt nur noch der Weg in unserem schönen Staat, dass man alles über Gerichte regelt, was natürlich zeitaufwendig ist. Also Thomas, ich muss jetzt mal ein bisschen in den Staat in Schutz nehmen. Das kann man ja alles abfedern, indem man sich frühzeitig darum kümmert. Richtig. Und deswegen. Aber deine Mutter war da schon so schwer krank. Warum habt ihr das nicht schon gemacht vorher? Das ist eine gute Frage, die stellt man sich immer dann, wenn es soweit ist. Warum macht man nicht was man hätte schon vielleicht früher machen können? Mhm. Man hat doch viele Krankheiten begleitet, aber man denkt dann in dem Fall nicht drüber nach. Ja, jetzt, wo es wirklich sehr akut ist. Du glaubst wirklich, dass deine Mutter, auch wenn sie es jetzt schafft, dass sie ein Pflegefall wird? Ja, weil das Problem ist jetzt, also das, was sie eigentlich jetzt, womit die Ärzte gerade kämpfen, ist das Schwerste, was es bei einer Milzresorption gibt. Ist die Lungenentzündung. Also die Lunge ist kollabiert. Man gibt ihr jetzt 100% reinen Sauerstoff. Selbst das schafft der Körper nicht umzusetzen, weil das Problem ist, die Lunge dient ja zum Gasaustausch, damit dann der Sauerstoff in die Blutbahn transferiert werden kann. Und wenn die Lunge kollabiert, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann sind alle Organe vielleicht intakt, aber viel weiter auch nicht. So, und, das heißt, du hast im Moment große Angst um das Leben deiner Mutter und hast diesen ganzen bürokratischen Kram jetzt zu tun und zu erledigen. Richtig, das ist, ich rede zwar viel mit meiner Frau und auch mit einem guten Freund von mir, mit dem ich mich noch in Berlin noch getroffen habe, aber man steht dann im Endeffekt dann doch alleine da und hat eigentlich die große Angst, dass sobald das Handy wieder klingelt, so wie es heute Morgen auch war, hat das Krankenhaus angerufen, wo dann der Zustand sich verschlimmert hat und ja, machen wir uns nichts vor, wenn das nächste Mal das Handy klingelt und das Krankenhaus ist dran, die werden bestimmt nicht anrufen und sagen, der Zustand hat sich gebessert. Also man weiß eigentlich schon, was dann passiert ist und das ist... Ist sie denn, war sie jetzt nochmal ansprechbar für dich? Sie war gestern, wo ich da war, das ist ja das, was mich ja so, ja, das Thema Hoffnung. Also gestern war sie ansprechbar, ich habe sie sogar lachen sehen, ich habe ihr sogar nochmal Mut zugeredet, weil sie sagte, sie hat keine Kraft mehr, sie will nicht mehr. Habe ich gesagt, Muttern, habe ich direkt ihr gesagt, bitte erzähl nicht so einen Müll, du schaffst das, wir schaffen das, wir haben das bis jetzt immer geschafft. Und ja, das war ungefähr so um 20 Uhr gestern und heute Morgen, ein paar Stunden später, kriege ich einen Anruf, der Zustand hat sich rapide verschlimmert, wir mussten sie ins künstliche Koma legen. Das ist so, das passiert von 0 auf 100 in einer Sekunde. Und das heißt, man auch nicht, du bist völlig angespannt jetzt und... Momentan bin ich auf 180, ja. Das ist also 180, was den Puls betrifft, ja. Ja, glaube ich, kann ich verstehen. Tut mir sehr leid. Das kann jeder nachvollziehen, der schon mal vielleicht was Ähnliches erlebt hat. Richtig. Du hast aber noch einen Freund in Berlin, mit dem du dich so ein bisschen austauschen kannst. Ich habe noch einen Freund, ja klar, weil ich bin schon seit Jahren weg aus Berlin. Also ich bin selber in Berlin geboren und auch bis zu meinem 22., 23. Lebensjahr habe ich hier verbracht. Aber natürlich ist klar, viele ziehen weg, die Freundschaften verändern sich, Familien werden neu gegründet. Da ist man schon froh, wenn man noch den einen oder anderen mal hat, aber mittlerweile hat sich das halt auf einen kristallisiert und Thomas, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, dass du das durchstehst. Ich wünsche natürlich deiner Mama extrem viel Kraft, dass sie es schafft. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Vielleicht kann man doch das eine oder andere noch mit dir besprechen. Leg mal bitte auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar. Okay. Danke dir. Tschüss, Junge. Ciao. Tschüss. In der Technik heute nach Tobias Helbig. Und das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächsten Montag. Bis dahin. Ciao.